Am 10. August kamen Yahya Zakaria Heyrullah, gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und stellvertretender Vorsitzender der Partei der Liberalsozialisten Ägyptens, Irina Malenko, Vorsitzende des irischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, Iraklis Zabudaridis, Exekutivsekretär des Weltfriedensrates, Kozima Weboryu, Exekutivabteilungsleiter des Programms für die Verbreitung der Umweltbildung, und Uwe Kreuter, Direktor der deutschen Firma Asia World Network, mit der Maschine in Pyongyang an, um am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan teilzunehmen.